erster Präsident der Vereinigten Staaten besuchte er die Niederlande. Eine Kurzvisite, die ihm sicher weniger diplomatisches Geschick abverlangte als die Stationen zuvor. Thomas Nehls hat den Präsidenten auch auf seiner letzten Etappe begleitet. Hier sein Bericht. Für den Bürgermeister von Leiden ist es ein großer Tag, für den amerikanischen Präsidenten der vorletzte seiner zehntägigen Europareise. Die Themen, die er beim Mittagessen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Lubbers erörterte und die er später in der Leidener Peterskirche ansprach, waren Auszüge dessen, was George Bush schon in Osteuropa und auf dem Pariser Gipfel am stärksten beschäftigte. Die Umwälzungen im Warschauer Pakt und ihre Chancen und Möglichkeiten für das Verhältnis der beiden Supermächte zum einen und für die Zukunft der Beziehungen zwischen Amerika und Europa zum anderen. Der Tagesgast aus Washington nannte die Gegenwart eine Zeit der großen Hoffnungen und eine der großen Herausforderungen. Wohl vorbereitet auf den Ort seiner Rede verglich Bush die so wörtlich vor uns liegende Welt mit der, die vor 369 Jahren die Pilgrim Fathers vor sich gesehen hätten, als sie nach elfjährigem Refugium in Leiden 1620 auf der Mayflower nach Amerika aufbrachen. Die Idee der neuen Welt, die heute im Osten gesucht werde, heiße Demokratie. Our time is a time of great hope and a time of enormous challenges. The new world we seek is shaped by an idea of universal appeal. An undeniable force, and that idea is democracy. In mehreren Passagen seiner Rede schrieb George Bush der NATO das Verdienst zu, die vom sowjetischen Expansionismus ausgegangene Bedrohung eingedämmt zu haben. So gesehen sei es die NATO, die diese neue Welt mit andauerndem Frieden baue. Und dank der NATO sei nun die Gelegenheit gekommen, die Sowjetunion in die Gemeinschaft der Völker zu integrieren. Der Brief von Generalsekretär Gorbatschow an den Pariser Weltwirtschaftsgipfel sei nur der jüngste Beleg dafür, dass sich die Sowjetunion so Bush in unsere Richtung bewegt. Das von Bush gleich mehrmals apostrophierte Wir-Gefühl sollte auch die enge Verbundenheit der Vereinigten Staaten mit Europa unterstreichen. Ein stärkeres Europa inklusive seines östlichen Teils sei gut für Amerika. Vermutlich zum letzten Mal auf dieser Auslandsreise hoffte der amerikanische Präsident in Leiden, dass die unnatürliche Teilung Europas beendet werde. Bilaterale niederländisch-amerikanische Gegenwartsaspekte wurden im ersten Teil des 25 Stunden dauernden Aufenthaltes angesprochen, aber nicht vertieft. Es gibt allenfalls unwesentliche Streitpunkte in den Beziehungen, die im Übrigen die ältesten sind, die die Vereinigten Staaten ununterbrochen pflegen. Sie sind sogar 5 Jahre älter als die amerikanische Verfassung. Ein Freundschafts- und Handelsvertrag wurde 1782 unterzeichnet. Dass er nach wie vor Wirkung zeigt, belegen Wirtschaftszahlen. Die Niederlande sind nach Großbritannien der zweitgrößte Investor in den USA und im Handel erreichen die Vereinigten Staaten mit 5,2 Milliarden Dollar ihren größten Exportüberschuss. Der bis morgen dauernde erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten galt seit eh und je als überfällig. Kirche und Staat in der Sowjetunion wollen sich näher kommen. Anlass und Möglichkeit, dies zu bekunden, ist die Tagung des Weltkirchenrates, die heute in Moskau eröffnet wurde. Monika Kemen berichtet. Das war zweifellos das erste Mal, dass im Zentralny Dom Turista liturgische Gesänge erklangen. Anlass des Gottesdienstes in dem zur Olympiade erbauten Hotelkomplex am Leninsky Prospekt 146 zum ersten Mal tagt der Zentralausschuss des Weltkirchenrats unterm Sowjetstern. Zusammen mit den USA für eine Gemeinschaft freier Nationen zu arbeiten. In der niederländischen Universitätsstadt Leiden betonte Bush ferner, die Vereinigten Staaten unterstützten die Bemühungen um eine Wiedervereinigung des geteilten Kontinents in Freiheit. Dank der Festigkeit und Entschlossenheit der NATO habe der Westen bereits Veränderungen erreichen und die Abschottung des kommunistischen Blocks überwinden können, fügte er hinzu. In seiner Rede sagte Bush auch den Reformern in Ungarn und Polen erneut seine Unterstützung zu. Die verbesserten Beziehungen mit der UdSSR verringerten überdies den Druck auf diejenigen osteuropäischen Länder, in denen die politische Umgestaltung weiter fortgeschritten sei. Der amerikanische Präsident war am Vormittag zum Abschluss seiner Europareise zu einem Kurzbesuch in den Niederlanden eingetroffen und will morgen in die USA zurückfliegen. Die auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Paris vereinbarte Konferenz über westliche Hilfen für Polen und Ungarn wird voraussichtlich Ende September stattfinden. Das teilte Regierungssprecher Klein heute in Bonn mit. Weiter berichtete er, Bundeskanzler Kohl wolle außer den 7 Gipfelteilnehmern auch weitere Nationen für die Aktion gewinnen. Der Regierungssprecher betonte zugleich, die Planungen für die Reise des Kanzlers seien von der Konferenz nicht betroffen. Sie richteten sich allein danach, wie schnell in den bilateralen Verhandlungen endgültige Vereinbarungen getroffen werden könnten. Der polnische Staats- und Parteichef Jaruzelski hat seine Bereitschaft erklärt, sich um das neu geschaffene Amt eines Staatspräsidenten zu bewerben. Das teilte Senatspräsident Stelmachowski nach Agenturberichten heute vor Abgeordneten der Solidarität in Warschau mit. Zunächst hatte Jaruzelski eine Kandidatur abgelehnt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Solidarität, Wałęsa, hatte kürzlich erkennen lassen, seine Organisation werde eine Bewerbung Jaruzelskis unterstützen. Die Wahl des Präsidenten durch die Nationalversammlung wird für diese Woche erwartet. In Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Das sowjetische Politbüro-Mitglied Sjunkov hat heute im bestreikten sibirischen Steinkohlerevier Schlichtungsgespräche aufgenommen. Staats- und Parteichef Gorbatschow und Ministerpräsident Ryschkow hatten in der vergangenen Nacht die Ankunft einer hochrangigen Delegation aus Moskau angekündigt und zugleich zur Beendigung der Aufstände aufgerufen. Aus der Parteizentrale des Gebietes verlautete, praktisch die gesamte Produktion in dem zweitgrößten Kohlerevier der UdSSR liege still. Die Kumpel verlangen vor allem höhere Verkaufspreise für die von ihnen geförderte Kohle. Außerdem fordern sie eine Verlagerung der Zuständigkeit vom sowjetischen Kohleministerium auf die regionale Ebene und Maßnahmen gegen die Umweltverschmutzung. Die Unruhen in der zur Sowjetrepublik Georgien gehörenden Region Abchasien haben vor der Hauptstadt Suschumi auf andere Landesteile übergegriffen. Der Rundfunk- und Fernsehchef des Gebiets berichtete heute, nach dem Blutvergießen am Sonnabend sei es in Suschumi zwar ruhig, anderenorts habe es jedoch Zwischenfälle gegeben. Zuvor hatte bereits ein örtlicher Parteifunktionär nach Moskau gemeldet, die Lage in der ganzen Region sei außer Kontrolle. Auch in Bergkarabach haben sich nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS die Spannungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern verschärft. Weiter wurde heute bekannt, dass beim Absturz eines Militärhubschraubers in dem Gebiet 8 Kinder getötet wurden. Das sowjetische Verteidigungsministerium hat heute Berichte dementiert, nach denen gestern auf einem sowjetischen Atom-U-Boot vor der norwegischen Küste ein Brand ausgebrochen sein soll. Verteidigungsminister Jasow erklärte nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur TASS am Rande einer Sitzung des obersten Sowjet in Moskau, bei einer Unterwasserübung des Bootes sei der Hauptantriebsreaktor durch die Notautomatik abgeschaltet worden. Der Versuch, die Energieversorgung auf Batterie umzuschalten, sei fehlgeschlagen, weil die Speicherbatterie durch einen Kurzschluss ausgefallen sei. Das Boot sei daraufhin aufgetaucht und habe die Dieselmotoren angelassen. Der Dieselqualm, so Jasow, sei dann wohl als Zeichen für einen Brand gewertet worden. Die Bundesregierung erwartet nach den Worten ihres Sprechers Klein von dem Historiker Kaiser Klarheit über dessen These, wonach der frühere Bundeskanzler Adenauer gegenüber den Westmächten die Anerkennung der polnischen Westgrenze zugesagt habe. Der Wissenschaftler bleibe weiter einen Beweis dafür schuldig, sagte Klein heute vor Journalisten. Es müsse daher bezweifelt werden, ob Kaisers Aussage überhaupt seriös sei. Im Übrigen könne die Bundesregierung nicht wegen jeder so wörtlich unverantwortlichen Äußerung mit großem Aufwand alte Archive prüfen. Kaiser hatte erklärt, er wolle sich erst dann wieder zu Wort melden, wenn das Dokument über die angebliche Haltung Adenauers veröffentlicht sei. Namen von Informanten hatte er mit dem Hinweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht preisgegeben. Informationen am Abend, Redakteur Mikrofon Peter Tartler. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder über die These des Historikers Karl Kaiser berichtet, die da besagt, Konrad Adenauer habe den Westmächten gegenüber die Anerkennung der polnischen Westgrenze zugesagt und es gebe schriftliche Belege dafür. Nach solchen Belegen wird nun in den Bonner Archiven gesucht. Die Bundesregierung freilich verspricht sich offenbar nicht viel davon. Sie hält auch nichts von Kaisers Thesen. Ihr Sprecher, Hans Klein, heute in Bonn. Ich zweifle ab jetzt an, dass diese Äußerung seriös war. Denn er hatte reichlich Gelegenheit, sie zu belegen. Wenn er das belegen kann, dann soll er das bitte tun. Dann bin ich auch bereit, die Äußerung von der mangelnden Seriosität sofort zurückzunehmen. Wenn er es nicht kann,

innerhalb der Bevölkerung werden lauter und deutlicher. Die Konzeptionslosigkeit der Partei und Staatsführung über die Zukunft der DDR wird ebenfalls deutlicher. Viele haben innerhalb der Bevölkerung den Eindruck, dass hier nur noch in den Tag gelebt wird, beziehungsweise vor sich hin gewurstelt wird und man eigentlich ohne Konzeption ist, was die politische und ökonomische Zukunft des Landes heißt. Eine andere Gesprächspartnerin aus dem Süden der DDR ist dort in einem Kombinat leitender Wirtschaftskader. Sie beschreibt sich als Nicht-Resignierte, die auch nicht an Ausreise denkt, selbst wenn die Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderungen bei ihr nicht groß sind. Man sieht nirgendwo am Horizont einen deutschen Gorbatschow. Den sieht man irgendwie nicht. Jetzt Sie haben ja immer Bezirksräte und Vorsitzende der Bezirke. Und da gibt es eigentlich keinen, wo man sagt, ah, da ist einer, der muckt mal auf, der sagt auch mal was oder so. Ist mir nicht bekannt, dass auch einer sagt, also aus dem Bezirk Suhl oder aus dem Bezirk Rostock oder aus irgendwoher kommt ein Wind, der ist äußerst kritisch oder so. Das ist es nicht. Und aber jetzt der Russische ist ja auch aus dem, wie Phönix aus der Asche gekommen. Vielleicht haben wir auch einen, wissen es nur nicht. Diese Frau gehört überhaupt nicht in die politische oder oppositionelle Szene. Sie hat langjährige Erfahrung in der Wirtschaft. Und es sind die vielen Missstände in ihrem Arbeitsbereich, gegen die sie versucht anzugehen. Ich zähle mich eigentlich auch nicht zu diesen großen Aktiven und so. Ich sage zwar ab und zu mal und ich versuche nicht irgendwie nur zu duckmäusern und nur irgendwie abzunicken, auch wenn ich weiß, es ist ja totaler Blödsinn. Dann muss man auch mal, wenn ich qualifiziert bin, dann muss ich auch mal meine Qualifikation anwenden dürfen. Und da muss ich doch auch mal fachlich was Richtiges sagen dürfen. Ich kann nicht jemanden qualifizieren und anschließend sofort wieder das Wort verbieten, dann darf ich ihn nicht vorher qualifizieren. Wirtschafts- und Parteifunktionäre, die immer nur abnicken. Eine DDR-eigene Wortschöpfung für die weit verbreitete Anpassung. Eine Haltung, die zunehmend auf Kritik stößt. Die Diskrepanz ist groß zwischen dem, was jeden Tag in der Zeitung steht, und dem, was die DDR-Bürger selbst tatsächlich erleben. Es ist ein Hindernis für die Entfaltung der Wirtschaft, wenn kreative und qualifizierte Leute resigniert das Land in Scharen verlassen. Ebenso schadet die DDR sich selbst, wenn Leitungsposten nicht nach Qualifikation, sondern nach dem Parteibuch vergeben werden. Und das Schlimmste ist dann, diese Funktionäre fürchten sich vor qualifizierten Mitarbeitern, weil sie sich nicht mehr alles bieten lassen und ihnen selbst die Argumente ausgehen. Erfahrungen aus einem großen Kombinat im Süden der DDR, wo die Mitarbeiter versuchen, Mündigkeit zu praktizieren. Wer könnte ihnen etwas anhaben und wer könnte nicht anhaben, das wissen sie im kleineren Kreis auf jeden Fall. Und sie so massiv eigentlich sich äußern und auch sehr, sehr kritisch und sarkastisch äußern über bestimmte Umstände und Zustände, die dann so, ob das Technik ist oder Materialbeschaffung oder Absatz oder auch Kennziffernmanipulation oder sonst wie, egal was sie anfassen, so kritisch ist und diese Leute eigentlich gar nicht richtig kontern. Und da den Leuten mittlerweile so die Argumente ausgegangen sind, wenn sie jetzt richtig gute Gegenargumente hätten, dann wäre das ja nicht so einfach möglich. Dann müsste man einfach auch dann mal den Kopf einziehen, müsste was zur Kenntnis nehmen und auch sich mal belehren lassen. Aber die tun mitunter so, als wenn sie gar nicht mehr in der Partei sind. Die Funktionäre? Ja, die tun dann so, ja, das habe ich doch schon immer so gesagt. Stehen so mit dem Rücken an der Wand sozusagen. So, ja, das habe ich doch schon immer gewusst und das habe ich auch schon immer so gesagt. Also ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ich eine andere Meinung vertrete. Es ist etwas schizophren. Ist das aber nicht auch so gleichzeitig, also ein bisschen so, als ob die sozusagen auf dem Sprung sind, um sich bereit zu halten, wenn was Neues kommt, um ja auf der richtigen Seite wieder zu richtig, sein? Ja, wieder den Zug, auf ein richtiges Zug zu springen, ja. Ja, würden Sie das so sehen auch, ja? Viele, ja. Bereiten sich da schon viele sozusagen auf was Neues vor, insgeheim, um ja nicht... Wenn der Wechsel kommt, dass man dann nicht irgendwie jetzt vielleicht dann irgendwie dann als Mitschuldiger irgendwie zu stark angegangen wird, sondern dass man gleich das Trittbrett erwischt, um weiterzukommen. Solche Beobachtungen über den Zerfall der Autorität von Parteifunktionären werden in letzter Zeit häufiger gemacht. DDR-Bürger registrieren so etwas sehr sensibel, wenn sich das Verhalten der Behörden, der Vorgesetzten oder der Ordnungskräfte ändert. Der Stimmungswandel vollzieht sich allerdings nicht öffentlich. Grundsätzlich überwiegen auch noch die negativen Erfahrungen. Doch das gestiegene Selbstbewusstsein vieler Bürger ist ausschlaggebend für die Verunsicherung, die sich unter den Funktionären breitmacht. Die Niederlande sind die letzte Station der 10-tägigen Europareise des amerikanischen Präsidenten George Bush. In der Universitätsstadt Leiden predigte er nicht zufällig in der historischen Peterskerk. In Leiden hatten die amerikanischen Pilgerväter 1609, die vor der religiösen Verfolgung in England geflüchtet waren, Zuflucht gefunden, bevor sie mit der Mayflower nach Amerika segelten. Bush, der vom Weltwirtschaftsgipfel aus Paris kam, ist der erste US-Präsident, der die Niederlande besucht. Dazu ein Bericht von Thomas Nehls. Für den Bürgermeister von Leiden ist es ein großer Tag, für den amerikanischen Präsidenten der vorletzte seiner 10-tägigen Europareise. Die Themen, die er beim Mittagessen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Lubbers erörterte und die er später in der Leidener Peterskirche ansprach, waren Auszüge dessen, was George Bush schon in Osteuropa und auf dem Pariser Gipfel am stärksten beschäftigte. Die Umwälzungen im Warschauer Pakt und ihre Chancen und Möglichkeiten für das Verhältnis der beiden Supermächte zum einen und für die Zukunft der Beziehungen zwischen Amerika und Europa zum anderen. Der Tagesgast aus Washington nannte die Gegenwart eine Zeit der großen Hoffnungen und eine der großen Herausforderungen. Wohl vorbereitet auf den Ort seiner Rede verglich Bush die so wörtlich vor uns liegende Welt mit der, die vor 369 Jahren die Pilgrim Fathers vor sich gesehen hätten, als sie nach 11-jährigem Refugium in Leiden 1620 auf der Mayflower nach Amerika aufbrachen. Die Idee der neuen Welt, die heute im Osten gesucht werde, heiße Demokratie. Our time is a time of great hope and a time of enormous challenges. The new world we seek is shaped by an idea. An idea of universal appeal and undeniable force, and that idea is democracy. In mehreren Passagen seiner Rede schrieb George Bush der NATO das Verdienst zu, die vom sowjetischen Expansionismus ausgegangene Bedrohung eingedämmt zu haben. So gesehen sei es die NATO, die diese neue Welt mit andauerndem Frieden baue. Und dank der NATO sei nun die Gelegenheit gekommen, die Sowjetunion in die Gemeinschaft der Völker zu integrieren. Der Brief von Generalsekretär Gorbatschow an den Pariser Weltwirtschaftsgipfel sei nur der jüngste Beleg dafür, dass sich die Sowjetunion, so Bush, in unsere Richtung bewegt. Das von Bush gleich mehrmals apostrophierte Wir-Gefühl sollte auch die enge Verbundenheit der Vereinigten Staaten mit Europa unterstreichen. Ein stärkeres Europa inklusive seines östlichen Teils sei gut für Amerika. Vermutlich zum letzten Mal auf dieser Auslandsreise hoffte der amerikanische Präsident in Leiden, dass die unnatürliche Teilung Europas beendet werde. Bei seinem Besuch in Polen und in Ungarn hatte der amerikanische Präsident westliche Hilfe versprochen, die von seinen Partnern aus den 6 anderen Staaten, die am Weltwirtschaftsgipfel in Paris teilnahmen, gebilligt wurde. Nach Angaben des Bonner Regierungssprechers will die Europäische Gemeinschaft die Hilfsmaßnahmen Ende September auf einer internationalen Konferenz festlegen und koordinieren. In Polen haben die Zusagen aus Paris bei allen politischen Kräften Freude und Hoffnung ausgelöst. Aus Warschau, Reinhold Vetter. Die Beschlüsse der Pariser Gipfelkonferenz sind in Polen mit vorsichtigem Optimismus aufgenommen worden. So hieß es in der Parteizeitung Tribuna Ludu, das Klima habe sich verbessert. Der Westen betrachte die politischen Reformen in Polen mit Sympathie und sei deshalb jetzt auch bereit, ökonomisch zu helfen. Für die Solidarität erklärte ihr Wirtschaftsfachmann Witold Czeciakowski, Polen werde unabhängig vom Ausmaß der westlichen Hilfe seine Reformarbeit in Politik und Wirtschaft fortsetzen. Gleichzeitig sei diese Hilfe eine entscheidende Voraussetzung für die Vermeidung drohender sozialer Unruhen. In der Tat braucht das Land die in Paris angeregte Nahrungsmittelhilfe und es benötigt sie bald. Schon in seinem Brief an die Regierungschefs der in Paris teilnehmenden Staaten hatte General Jaruzelski um eine solche Hilfe gebeten. Auch in der Solidarität hält man Nahrungsmittellieferungen für unumgänglich. Denn in den letzten Wochen hat sich die Versorgung dramatisch verschlechtert. Fleisch zum Beispiel ist fast nur noch auf privaten Märkten zu kaufen und dort zu Preisen, die Durchschnittsverdiener nicht mehr verkraften können. Geschweige denn Rentner, deren Einkommen oft nur die Hälfte des Durchschnittslohns ausmacht. Ein Drittel der Menschen hierzulande lebte bereits jetzt am Rande des Existenzminimums. Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob denn die angepeilte Nahrungsmittelhilfe auch gute Chancen hat, zu den wirklich Bedürftigen zu gelangen. EG-Präsident Delors meinte in Paris, Polen sei gegenwärtig noch nicht einmal in der Lage, die inländische Produktion zu den Zentren des Verbrauchs zu transportieren. Tatsächlich weist das hiesige Verteilungs- und Transportsystem große Mängel auf. Gleichzeitig existiert weiterhin auf allen Ebenen eine ausufernde staatliche Bürokratie, die keineswegs die Fähigkeit verloren hat, so manches in dunklen Kanälen verschwinden zu lassen. Kommt es tatsächlich zu Nahrungsmittelhilfe, dann sollte diese mit konkreten Auflagen und Zielvorgaben verbunden sein. Sinnvoll wäre außerdem, Vertreter der Opposition und der Kirche an der Beaufsichtigung zu beteiligen. Lebensmittelhilfe aus dem Westen hätte ohnehin nur eine überbrückende Funktion für jenen Zeitraum, in dem versucht wird, die polnische Landwirtschaft wieder anzukurbeln und die verarbeitende Industrie auf neue Grundlagen zu stellen. Seit langem fordern die Bauern höhere Ankaufspreise für ihre Produkte und die Bereitstellung von Traktoren sowie Futter- und Düngemitteln in ausreichendem Maße. Dass die Lebensmittelindustrie zumindest teilweise privatisiert werden muss, wird inzwischen von allen politischen Kräften eingesehen. Aber auch dafür wird Geld benötigt. Und nicht umsonst hat George Bush bei seinem Besuch in Polen einen entsprechenden Hilfsfonds angekündigt. Ohne die katholische Kirche wären die Reformen in Polen nicht denkbar. Sie war jahrzehntelang unter der kommunistischen Diktatur die einzige Macht, die sich für die Interessen des gläubigen Volkes eingesetzt hat. Ihre Macht wurde jetzt durch die Partei und Regierung anerkannt. Das war die Voraussetzung, dass der Vatikan unter Leitung des polnischen Papstes die Beziehungen zu Warschau wieder aufnahm. Probleme über Probleme für Michail Gorbatschow. Der sowjetische Staats- und Parteichef sieht sich nicht nur dem größten Arbeitskampf in der Geschichte der UdSSR gegenüber. Die Streikwelle im westsibirischen Kohlerevier hat jetzt auch auf die Ukraine übergegriffen, sondern er hat es auch mit Nationalitätenkonflikten nach wie vor zu tun. Die Unruhen in den Kaukasusrepubliken Georgien und Aserbaidschan jedenfalls dauern an. Dazu und zu den Streikaktionen nun aus Moskau ein Bericht von Klaus Belde. Die Streiks im sowjetischen Kohlebergbau zeigen allmählich Wirkung. Ein Referent des zuständigen Ministers sagte der Zeitung Komsomolskaja Pravda, die von der Kohle abhängige Industrie stehe vor einer Havarie. Die Produktion gehe zurück, Chemie- und Hüttenanlagen drohten auszufallen. Nicht überrascht zeigte sich der Funktionär von der Ausweitung der Arbeitsniederlegungen auf das ukrainische Kohlerevier im Donetsbecken. Es sei bekannt, sagte er, dass die streikenden sibirischen Kumpel Abgesandte ins Donbass und in das benachbarte Bergbaugebiet von Tracassien geschickt hätten. Das überregionale Streikkomitee im sibirischen Kusbass-Revier, wo der Ausstand begann, verhandelt seit gestern mit einer aus Moskau entsandten Regierungsdelegation. 11 Bergbaustädte der Region sind in dem Komitee vertreten. Sie bemängeln im Einzelnen das zu langsame Tempo der Umgestaltung und den Druck der Behörden, der Rechte und Selbstständigkeit der Betriebe auf ein Mindestmaß verringert habe. Kritisiert wird außerdem die jahrzehntelange Vernachlässigung des Reviers und die bedrohliche Umweltzerstörung. Die Parteizeitung Pravda zitiert einen Bergmann mit den Worten: "Ihr braucht uns nicht davon zu überzeugen, dass der Staat keine Melkkuh ist. Wir wollen nur selbst unsere Geschäfte führen, wir wollen besser arbeiten und besser leben." Kommissionsleiter und Politbüromitglied Sljunkov versicherte den Streikenden, Ministerpräsident Ryschkow bereite einen Regierungsbeschluss über Hilfen für das Kusbass-Gebiet vor. Regierung und oberster Sowjet würden außerdem über Forderungen beschließen, die sich auf die gesamte Sowjetunion bezögen. Befürchtet wird offenbar, dass die Streiks eine stärker politische Wendung nehmen könnten. In den Berichten aus der Ukraine wie aus Sibirien heißt es, die Arbeiter widersetzten sich den Versuchen politischer Gruppen, die den Streik für ihre Ziele ausnutzen wollten. Auffällig ist, dass offenbar niemand die Berechtigung des Streiks in Frage stellt. Die Arbeiter werden lediglich aufgefordert, Geduld zu zeigen. Doch gerade Geduld ist in den Kohlerevieren zurzeit offenbar Mangelware. Wenig beruhigende Nachrichten kommen auch vom Ort des jüngsten blutigen Nationalitätenkonfliktes in der Kaukasusrepublik Abchasien. Bei gewaltsamen Zusammenstößen der miteinander verfeindeten Bevölkerungsgruppen der Georgier und Abchasen sind nach Meldungen vom Vortag bisher mindestens 14 Menschen getötet und rund 200 Menschen verletzt worden. Der Flughafen der abchasischen Hauptstadt Suchumi ist geschlossen. Die Telefonleitungen sind unterbrochen. Die gewalttätige Menge habe Autos gestoppt und die Insassen verprügelt. Andere Wagen seien beschossen worden, berichten die Zeitungen. Aus Suchumi, Gagra und anderen Städten werden Überfälle auf Polizeiwachen gemeldet, bei denen zahlreiche Feuerwaffen erbeutet wurden. Die Mehrheit der Bevölkerung Abchasiens verlangt laut Pravda die Einführung einer Sperrstunde. Das Leben der Alten, Frauen und Kinder müsse auf diese Weise ebenso geschützt werden, heißt es, wie das der jungen Leute, die unbedacht in den Strudel nationaler Feindschaft geraten sind. An der Grenze zwischen Russland und Abchasien waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Urlauberzüge an der Weiterfahrt ins Krisengebiet gehindert worden. Tausende von Menschen hatten unfreiwillig in der Hitze ausgeharrt. Inzwischen, meldet die Pravda, hätten sich die Züge wieder in Bewegung gesetzt. Doch wohin, wird nicht gesagt. Klaus Belde war das mit einem Bericht über die Streikaktionen und die Nationalitätenkonflikte in der Sowjetunion. Die Streiks in Sibirien und in der Ukraine sind weit weg von Moskau, von der Hauptstadt. Was wissen die Moskauer über diese Aktionen? Haben sie Verständnis für die Streikenden? Herr